So, good evening, everyone. Einen schönen guten Abend an alle. My name is Thijs. Mein Name ist Thijs. And I'm going to talk to you tonight. Und ich werde heute Abend zu euch sprechen. I don't know if anyone was here this morning. Und ich weiß nicht, ob alle heute früh hier waren. But actually, it's a kind of a different message than it was this morning. Und ich denke eigentlich, es ist ein bisschen eine andere Botschaft als heute früh. One of the things I want to say beforehand is, if you see my eyes twitching a little bit, it's not because I'm nuts. Also eins, was ich jetzt im Vorhinein sagen möchte, wenn irgendwie meine Augen so ein bisschen blinzeln, das nicht, weil ich irgendwie vielleicht verrückt wäre. So it's just because my eyes are not that great every now and again. Der Grund ist einfach, weil meine Augen immer wieder einfach nicht so super funktionieren. But that's all right. Aber das ist okay. As I was praying for this evening, während ich da gebetet habe für diesen Abend, I really sensed that God wanted to do something specific. Da habe ich einfach gespürt, dass Gott etwas ganz Spezielles machen möchte. But I can't do that on my own. Aber das kann ich nicht alleine. You know, this evening, I'd love us to do this together. Ich liebe das, wenn wir das gemeinsam tun können. You know, it's not about me or anyone else standing on the stage. It's about Jesus, right? Da geht es nicht um mich oder jemand, der hier auf der Bühne steht. Das geht um Jesus. And it's not about just having a nice evening, having a bit of a chat and a